Wandelnde Leichen. Ich bin Tommaso Buscetta, Sohn des verstorbenen Benedetto und der verstorbenen Felicia Bauccio. Geboren am 13. Juli 1928 in Palermo. Ich habe keinen Militärdienst absolviert. Verheiratet, Kinder, landwirtschaftlicher Unternehmer. Vorbestraft. Buscetta war einer der mächtigsten Bosse Siziliens gewesen. Äußerst charismatisch, ein internationaler Drogenbaron mit Kontakten zu beiden Seiten des Atlantiks, was ihm den Spitznamen Boss zweier Welten einbrachte. Jetzt war er ein körperliches Wrack. Seine dunklen Züge, die an die edle Unbewegtheit eines aztekischen Prinzen erinnerten, waren bleich und verschwommen. Nachdem er 1980 sein Wort gebrochen hatte und aus Italien geflüchtet war, hatte er auf seiner 26.000 Hektar großen Farm in Brasilien Zuflucht genommen. Von dort aus hatte er ohnmächtig zusehen müssen, wie die Corleoneser seine Freunde abgeschlachtet und mehrere seiner Verwandten umgelegt hatten. Als die brasilianische Polizei ihn erwischte, unterzog sie ihn der Folter. Er aber sagte nur: »Mein Name ist Tommaso Buscetta.« Kurz vor seiner Auslieferung nach Italien hatte Buscetta einen Selbstmordversuch unternommen, indem er Strychnin schluckte. Nach der Landung in Rom musste man ihm aus dem Flugzeug helfen. Bald danach verlangte er nach Giovanni Falcone, der jetzt ihm gegenüber am Schreibtisch saß und jedem seiner Worte lauschte. Auf die Frage, ob er eine Erklärung zu machen habe, antwortete Buscetta: »Ich war ein Mafioso und ich habe Fehler begangen, für die ich bereit bin, vollständig zu bezahlen. Im Interesse der Gesellschaft, meiner Kinder und der Jugend im Allgemeinen will ich alles enthüllen, was ich über dieses Krebsgeschwür-Mafia weiß, damit künftige Generationen ein menschenwürdigeres Leben führen können.« Während die prominenten Leichen sich türmten und die barbarische Vormachtstellung der Mafia auf Sizilien zu bestätigen schienen, fand die eng verzahnte, aber isolierte Gruppe von Polizisten und Richtern, die gegen die Cosa Nostra kämpfte, irgendwie den Mut, ihren Kampf fortzusetzen. Ein besonders heftiger Schlag erfolgte im Sommer 1983 mit der Ermordung von Rocco Chinnici, dem Leiter der Ermittlungsbehörde und Vorgesetzten Falcones und Borsellinos. Chinnici war einer der ersten Richter, die begriffen hatten, wie wichtig es war, die Öffentlichkeit für den Kampf gegen die Mafia zu gewinnen. Sein schockierender Tod erschütterte die gesamte Insel. Kaum war ein Held beseitigt, trat auch schon ein anderer an seine Stelle, ein Freiwilliger. Antonino Caponnetto war ein stiller Mann, kurz vor dem Ruhestand, der einen angesehenen Job in Florenz aufgab, um in seine Heimat Sizilien zurückzukehren. Noch bevor er die Kaserne bezog, die sein Palermo zu Hause sein würde, wusste Caponnetto, was er wollte. Er würde sich abermals ein Beispiel nehmen an Norditalien und dessen Kampf gegen den Terror. Angesichts der täglichen Bedrohung durch die Roten Brigaden hatten dort die Ermittlungsrichter nämlich beschlossen, kleine Arbeitsgruppen zu bilden, sogenannte Pools, man übernahm den englischen Begriff, um so zu verhindern, dass die Beseitigung eines Richters sämtliche Ermittlungen lahmlegen würde. Dieselbe Methode wollte Caponnetto gegen die Mafia anwenden. Der Palermer Anti-Mafia-Pool, bestehend aus Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Giuseppe Di Lello und Leonardo Guarnotta, würde Wissen und Risiken teilen und auf diese Weise die einzelnen Fälle in einer großen Ermittlung zusammenfassen. Der Palermer Pool machte unentwegt Fortschritte. So wurde zum Beispiel Gaspare Mutolos Telefon angezapft und sein Heroin-Zwischenhandel mit Fernost rekonstruiert. Mutolos Lieferant, Gobak Kin, wurde in Thailand festgenommen und erklärte sich daraufhin bereit, in Italien als Zeuge auszusagen. Ballistische Analysen hatten ergeben, dass ein und dieselbe Kalaschnikow bei einer ganzen Reihe von Mafiamorden zum Einsatz gekommen war, unter anderem bei Stefano Bontate und General Carlo Alberto Dalla Chiesa. Vor allem aber hatte das Überfallkommando einen Bericht über 162 Mafiosi erstellt, der eine ungefähre Skizze vom Frontverlauf in jenem Krieg beinhaltete, der zur Beseitigung Stefano Bontates, Salvatore Inzerillos und deren Anhängern geführt hatte. Dennoch mussten die Ermittler auf geheime interne Quellen aus der Welt der Mafia zurückgreifen, auf Männer, die viel zu ängstlich waren und den Behörden viel zu sehr misstrauten, um ihre Namen zu verraten, geschweige denn Aussagen zu machen, die vor Gericht verwendet werden konnten. Dann kam im Sommer 1984 Tommaso Buscetta, der Boss zweier Welten. Buscetta begann sein Geständnis, indem er den Namen verriet, mit dem Mafiosi ihre Bruderschaft bezeichneten. »Das Wort Mafia ist eine literarische Erfindung«, sagte Buscetta zu Falcone. »Die Organisation heißt Cosa Nostra, wie in den Vereinigten Staaten.« Buscettas Gespräche mit Falcone wurden bis zum Januar 1985 fast ohne Unterbrechung fortgesetzt. Er erläuterte die gesamte Struktur der Cosa Nostra, nannte jeden, an den er sich erinnern konnte, von den Soldaten am unteren Rand der Pyramide bis hin zu den Bossen in der Kommission an der Spitze. Indem er auf beinahe 4 Jahrzehnte Mafia-Erfahrung zurückblickte, erklärte Buscetta dem Richter das exotische Innenleben der Gesellschaft, ihre Rituale, Regeln und ihre Gesinnung. Das Anti-Mafia-Team hielt Buscettas Mitarbeit monatelang geheim. Am 29. September 1984, dem Tag des Erzengels Michael, konnte das Geheimnis nicht länger gehütet werden. Im Morgengrauen wurde gegen 366 Mafiosi Haftbefehl erteilt. Die Aktion wurde als Blitz di San Michele, Blitzaktion vom Michaelstag, bekannt. Der Polizei gingen die Handschellen aus. Und als ihre Arbeit für diesen Tag erledigt war, hielt der Anti-Mafia-Pool eine Pressekonferenz ab, um der Welt mitzuteilen, dass das System Mafia vor Gericht stehen würde. Tommaso Buscetta gehörte dem transatlantischen Syndikat an, das für den Drogenhandel zwischen Sizilien und den USA verantwortlich war. Aus diesem Grund entfachte er die Wut der Corleoneser sowohl vor als auch nach seiner Entscheidung, mit Giovanni Falcone zu sprechen. Zwischen 1982 und 1984 wurden nicht weniger als 9 Mitglieder seiner Familie getötet, einschließlich 2 Söhne und 1 Bruders. Der Boss zweier Welten hatte, wie viele Verlierer der Mafia vor ihm, einige Gründe, um über das Gesetz Rache zu üben. Er glich auch insofern vielen Mafiazeugen vor ihm, als er nur einen Teil dessen erzählte, was er wusste. Seine Drogenschieberfreunde wurden von seinen Enthüllungen kaum in Mitleidenschaft gezogen. Doch wenn Tommaso Buscetta nicht anders war als die vielen Mafiosi, die vor ihm geredet hatten, warum war er dann so wichtig? Der Hauptgrund ist, dass abtrünnige Mafiosi, ob die Mafia sie wieder in ihre Reihen holte, einschüchterte oder schlicht tötete, selten die Gelegenheit erhielten, ihre Zeugenaussagen dort zu wiederholen, wo sie wirklich zählten. Vor Gericht. Zwischen den Gesprächen mit der Polizei und einer Aussage vor Gericht gab es eine lange, beschwerliche Reise zu bestehen. Für Falcone und den Palermer Anti-Mafia-Pool bestand die Schwierigkeit darin, mit dem Boss zweier Welten den Weg zu Ende zu gehen. Falcone und Borsellino wurden bei dieser Aufgabe tatkräftig von den USA unterstützt. Buscetta, der Boss zweier Welten, war ein fast ebenso kostbarer Zeuge in den USA wie in Italien. Und die USA verfügten, im Gegensatz zu Italien, über ein ordentliches Zeugenschutzprogramm, dem man Buscetta anvertrauen konnte.